Jahre war schon Ruhm. Doch jetzt schlägt er wieder zu. Eltern hatten lang wohl lachen. Ihre Kinder müssen sie jetzt bewachen. Haltet eure jetzt nicht mehr sicher. Kinder weinen, man hört sein Gekicher. der Fall.